das heute mit Musik von Max Beckschäfer beginnt. Sobre los Ángeles, von den Engeln, erzählt uns das folgende Stück, hier mit dem Via Nova Chor München und einem Instrumentalensemble um Kurt Suttner. Die Solopartien singen Gabriele Unterholzner, Sopran, und Martin Schönweiz, Bariton. Thank you. Thank you. Über die Engel, Sobre los Ángeles, ein Werk von Max Beckschäfer, aufgenommen 1995 in der Hochschule für Musik und Theater in München. Kurt Suttner leitete ein Streicherensemble sowie den Via Nova Chor München. Die Solopartien übernahmen Gabriele Unterholzner Sopran und Martin Schönweiz Bariton. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Musik von Wolfram Graf. Vision. So hat er das folgende Konzert für Violine, Schlagwerk und Streichorchester genannt. Hier mit Florian Meyer-Ott, Violine, Albrecht Volz, Schlagzeug. Sie werden begleitet vom Sindelfinger Kammerorchester unter Markus Nau. Thank you. Thank you. Thank you. Vision, Konzert für Violine, Schlagwerk und Streichorchester Opus 64 von Wolfram Graf. Der Geiger Florian Meyerott und der Schlagwerker Albrecht Volz übernahmen die Solopartien und sie wurden begleitet vom Sindelfinger Kammerorchester unter Markus Nau. Inspiriert von Sergei Rachmaninows berühmtem D-Moll-Konzert hat der Komponist Gunnar Geiße das folgende Konzert geschrieben: eine digital vorstrukturierte Improvisation in zwei Sätzen für ein Soloinstrument, hier eine E-Gitarre und interaktives Computersetup. Wir hören eine Aufnahme mit dem Komponisten. Thank you.

Konzert Nummer 3 in D-Moll Opus 30 von und mit Gunnar Geiße hier an der E-Gitarre zu erleben und mit einem interaktiven Computer-Setup. Weiter durch die Nacht geht's hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2, jetzt mit Spuren einer Tragödie für Klavier von Dieter Acker, hier mit dem Pianisten Michael Schneid. Spuren einer Tragödie für Klavier von Dieter Acker, hier interpretiert vom Pianisten Michael Schneid.